wieder Demo, NPD in Berlin, da gibt es garantiert Ärger. Also nix wie hin, auch die Antifa war da und roch unangenehm. Ich weiß, warum ihr euch vermummt, ihr habt ein Problem. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Du kleiner Stinker, willst du dir den Tag versauen? Dann musst du einfach morgens mal in den Spiegel schauen. Da hilft kein Haare färben, kein Irokesenschnitt. Wenn das Einzige, was bei dir noch hilft, wäre der Suizid. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Da stehen die da am Straßenrand und glotzen debil. Süß und hässlich in einem, das ist ein bisschen viel. Doch wir haben unseren Spaß, wir lachen uns schlapp. Wir bringen euch zum Heulen, wir ärgern euch ins Grab. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Hey, ihr Zecken, eure Eltern sind Geschwister. Auch unser Bürgermeister hat seine Eltern gern. Neulich hab ich sie gesehen, zwei reizende alte Herren.